Artikel 57. Das Wahlvolk wählt in freier und geheimer Wahl ein Parlament mit 201 Abgeordneten aus 201 Wahlkreisen. Die Kandidaten stellen sich in ihren Wahlkreisen dem Volk direkt zur Wahl und müssen dem Wahlvolk angehören. Sie dürfen keiner politischen Partei angehören und auch zwei Legislaturperioden vor ihrer Kandidatur keiner Partei angehört haben. Gewählt ist, wer die höchste Zahl der Stimmen im Wahlkreis auf sich vereinen kann. Artikel 58. Die Mitglieder des Parlaments dürfen nur zweimal für je eine Legislaturperiode gewählt werden, jedoch nicht für zwei aufeinanderfolgende Legislaturperioden. Die zweite Amtsperiode eines Abgeordneten darf nicht früher als 5 Jahre nach dem Ende der ersten Amtsperiode beginnen. Artikel 59. Die Mitglieder des Parlaments üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten weder Diäten noch ein Gehalt, Aufwandsentschädigungen oder andere Vergünstigungen. Artikel 60. Das Parlament tagt an 60 Tagen im Jahr. Darüber hinaus tritt es nur zusammen, wenn eine Notstandssituation eingetreten ist, die Kanzler und Wahlmonarch gemeinsam feststellen müssen. Artikel 61. Tagungsort des Parlaments ist die Paulskirche in Frankfurt. Artikel 62. Das Parlament verabschiedet Gesetze und hebt sie auf. Die gesetzgebenden Beschlüsse des Parlaments müssen vom Bundesrat und vom Wahlmonarchen bestätigt werden. Verfassungswidrige Gesetze erlangen keine Gültigkeit. Artikel 63. Das Parlament wählt nicht die Regierung, es genehmigt jedoch den Regierungshaushalt. Der Regierungshaushalt muss nach Zustimmung des Parlaments vom Bundesrat und vom Wahlmonarchen bestätigt werden. Zu Kanzler und Regierung. Artikel 64. Das Wahlvolk wählt aus seiner Mitte den Kanzler in freier, geheimer und direkter Wahl. Der Kanzler darf keiner Partei angehören und auch zwei Legislaturperioden vor seiner Kandidatur keiner Partei angehört haben. Er wird taggleich mit dem Parlament gewählt. Artikel 64a. Der Kanzler kann nur für eine Wahlperiode von 5 Jahren gewählt werden. Er bezieht ein Gehalt, das dem Durchschnittseinkommen der letzten 5 Jahre vor seiner Wahl entspricht, jedoch nicht mehr als den Gegenwert von 500 Unzen Feingold pro Jahr. Artikel 65. Der Kanzler ernennt 4 Minister, den Minister für Finanzen, für Auswärtige Beziehungen, für innere Sicherheit und für Verteidigung. Die Minister dürfen keiner Partei angehören, die Minister beziehen ein Gehalt, das dem Durchschnittseinkommen der letzten 5 Jahre vor ihrer Wahl entspricht, jedoch nicht mehr als den Gegenwert von 200 Unzen Feingold pro Jahr. Die Minister müssen dem Wahlvolk angehören. Die gesamte Amtszeit, die ein Bürger als Minister verbringen kann, darf nicht die Dauer von 2 Legislaturperioden überschreiten. Artikel 65a. Der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz, koordiniert die Arbeit der Ministerien und vertritt die Bundesregierung gegenüber allen anderen Verfassungsorganen. Artikel 65b. Dem Kanzler sind die Geheimdienste unterstellt. Sie werden von einem parlamentarischen Kontrollgremium bestehend aus 5 Abgeordneten kontrolliert. Artikel 66. Es ist der Regierung nicht gestattet, darüber hinaus weitere Ministerien oder Bundesbehörden zu gründen. Abteilungen der 4 Ministerien müssen einen unzweifelhaften Bezug zur Aufgabe des Ministeriums vorweisen. Artikel 67. Der Verteidigungshaushalt darf in Friedenszeiten bis zu 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Die Befehlsgewalt in Friedenszeiten liegt beim Verteidigungsminister, im Kriegsfall beim Kanzler. Artikel 67a. Die Armee ist als Milizarmee in der Weise zu organisieren, dass die Bürger in ihrem Wahlkreis den Wehrdienst leisten. Der befehlshabende Offizier in jedem Wahlkreis muss durch den Verteidigungsminister ernannt und durch die Bürger in freier und geheimer Wahl bestätigt werden. Lehnt das Wahlvolk den Vorschlag des Verteidigungsministers 2-mal mit absoluter Mehrheit ab, so erfolgt eine Wahl nach dem Muster der Abgeordnetenwahl. Kandidieren darf jeder Bürger des Wahlkreises, der den Wehrdienst absolviert hat und der mindestens 40 Jahre alt ist.